Kundgabe 950. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.6.1939. Voraussage auf welterschütterndes Ereignis. Mission der Diener Gottes. Die Sendung vom Himmel betrifft eine in engstem Zusammenhang mit deiner Erdenaufgabe stehende Mission, die, um ausführbar zu sein, dir unterbreitet werden soll. Siehe, es geht um das Erwecken unzähliger Seelen aus geistiger Nacht. Wenn nun diesen allen Rettung gebracht werden soll, muss der Glaube erst in ihnen erstehen oder der bestehende schwache Glaube gefestigt werden. Und das ist in jeder Hinsicht allein schon eine Aufgabe, die sich nur mit äußerster Energie erfüllen lässt. Denn es wird in absehbarer Zeit gerade der Glaube völlig niedergerungen sein, da die Verweltlichung immer mehr überhand nimmt. So bedarf es nun äußerst williger Streiter für mein Wort, die immer nur erfüllen, was ihnen als mein Wille von oben verkündet wird. Ich will in kürzester Frist durch ein welterschütterndes Ereignis die Seelen der Menschen aufrütteln aus dem Schlafe. Ich will ihnen Anlass geben, nachzudenken über Sein oder Nichtsein, über die Erde, das Leben und dessen Vergänglichkeit. Und dann wird es nötig sein, jenen das göttliche Wort zur Kenntnis zu bringen, ihrem Geist Nahrung zu geben und so durch den Quell alles Wissens zu laben und zu trösten. Denn es wird ihr Zustand dann ein leidvoller sein und sie werden der Erquickung und Labung bedürfen. Es gehen diesem Geschehnis noch Anzeichen voraus, die in aller Welt bemerkbar sein werden. Und es wird ein Suchen schon daraufhin einsetzen, wo noch ein schwacher Glauben vorhanden ist. Und in dieser Zeit wird euch, meine Diener auf Erden, der Weg ganz deutlich gewiesen werden, den ihr zu gehen habt. Und dann fordere ich euren ganzen Einsatz, dass ihr die Liebe zu mir beweiset und euch nicht gegen meinen Willen stellt. Ich will machen, dass ihr leicht und deutlich meinen Ruf vernehmet. Ich will euch Anweisung geben und ich will den Mut euch stählen, auf dass ihr nicht zaghaft eures Amtes waltet. Die jüngsten Ereignisse auf hoher See sind schon der Auftakt zu dem, was Bestimmung ist seit Ewigkeit. Gedenket der Armen im Gebet und beachtet, in welchem Umfang nun sich solche Ereignisse wiederholen werden, ganz gleich welcher Art. Denn wenn einerseits der ewigen Gottheit immer weniger gedacht wird, müssen andererseits solche Ereignisse sich mehren, die den Menschen ihre geistige Verblendung beheben und ihren starren Sinn erschüttern sollen. Denn es fasset die Menschheit noch nicht den Ernst der Lage und muss also augenscheinlich auf das Vergehen des Leibes und des irdischen Lebens aufmerksam gemacht werden. Und so diese Stunde herangekommen ist, gedenket meiner Worte und haltet euch bereit, für mich zu wirken. Ihr werdet niemals allein stehen. Immer wird euch geistige Kraft unterstützen, wo es gilt, für mich und mein Wort euch einzusetzen. Immer werdet ihr dieser Kraft fühlbar inne werden und es wird euch nicht an Mut gebrechen. Ihr werdet geführt werden immer dorthin, wo ihr mich bekennen sollt. Ihr werdet der Stimme des Herzens folgen, so ihr in der Liebe zu mir bleibet. Und diese Stimme wird euch Wegweiser sein, immer und überall. Denn wollet ihr in meinem Willen tätig sein, so wird auch alles, was ihr unternehmt, redet und denkt, meinen Willen in sich tragen. Denn ich bin es dann selbst, der in und durch euch wirket. Und ihr werdet mit großer Kraft gesegnet sein, um eure Worte bekräftigen zu können. Und wer in meinem Namen diese Kraft nützet, wird der Menschheit zum Segen werden. Und es werden viele den Glauben wiederfinden an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt. Amen.